Am 23. April besuchten die ausländischen Gäste wie Naguib Zawiris, Vorstandsvorsitzender der ägyptischen Aktiengesellschaft für Telekommunikationsmittel und Technik Orascom, den Sonnenpalast Komsusan und erwiesen den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ihre Hochachtung.